Empfehlungen geben. A5. Hören Sie und machen Sie Notizen. Was möchte Herr Hertel? Was tut der Rezeptionist? Hier Hertel, Zimmer 652. Wir möchten am Montag nach Izmir reisen. Wohin bitte? Nach Izmir. Können Sie ein Hotel empfehlen? Bitte warten Sie einen Moment. Es gibt das Vier-Sterne-Hotel Palace oder das Zwei-Sterne-Hotel Izmir. Können Sie das Hotel Izmir anrufen? Wir möchten ein Doppelzimmer und ein Einzelzimmer reservieren. Entschuldigen Sie, welcher Tag ist heute? Der 10. August. Dann vom 12. bis 14. Also ein Doppelzimmer und ein Einzelzimmer vom 12. bis 14. August. Ich rufe zurück. Danke. Thank you.